Erster, es war das sechste Jahr. Ich saß zu Hause. Die Anführer waren da. Gott berührte mich. Zweiter, ich sah einen Mann. Unten war er wie Feuer. Oben war er wie helles Licht. Dritter, er nahm mich an den Haaren. Der Geist hob mich hoch. Er brachte mich nach Jerusalem. Vierter, dort war Gottes Glanz. Es war wie in der Vision im Tal. Fünfter, Gott sagte, schau nach Norden. Ich sah eine Statue am Tor. Sie macht Gott wütend. Sechster, Gott fragte, siehst du das? Die Menschen tun Böses im Tempel. Du wirst noch mehr sehen. Siebter, er brachte mich zum Vorhof. Da war ein Loch in der Wand. Achter, er sagte, grabe in der Wand. Ich tat es. Da war eine Tür. Neunter, er sagte, geh hinein. Sieh dir die schlimmen Taten an. Zehnter, ich ging hinein. An der Wand waren Bilder von Tieren. Die Menschen beteten sie an. Elfter, 70 Anführer standen dort. Jasania war auch da. Sie hielten Schalen mit Rauch. Zwölfter, Gott sagte, siehst du das? Sie tun das im Dunkeln. Sie denken, Gott sieht uns nicht. Dreizehnter, er sagte, du wirst noch mehr böse Taten sehen. Vierzehnter, er brachte mich zum Nordtor. Dort saßen Frauen. Sie weinten um einen falschen Gott. Fünfzehnter, er fragte, siehst du das? Du wirst noch schlimmere Dinge sehen. Sechzehnter, er brachte mich in den Hof. Dort waren 25 Männer. Sie beteten die Sonne an. Siebzehnter, Gott sagte, siehst du das? Sie tun Böses. Sie machen das Land voll Gewalt. Achtzehnter, ich werde sie jetzt bestrafen. Ich habe kein Mitleid. Ich höre sie nicht.